sagen, oh Baby, oh Baby. Wie kann man sich nur so betragen, oh Baby, oh Baby. Ich brauch um 9 zu dir, du hast mir gefehlt, jedoch um 10, da hast du mich schon ausgezählt. Du hast mein Herz K.O. geschlagen, oh Baby, oh Baby. Hast du mich schon ausgezählt?